Wenn es zu solchen Unstimmigkeiten kommt, dann sind das Unstimmigkeiten unseres Denkens. Im Denken, in unserem mentalen Bild der Welt, liegen die Widersprüche, nicht in der Welt selbst. Und lösbar ist das Problem nur, wenn man einen höheren Standpunkt einnimmt, von dem aus beide Seiten des Widerspruchs zu einem einheitlichen Bild verbunden werden können. Das ist im Umgang mit anderen Menschen leicht nachzuvollziehen. Wenn wir in einen Konflikt geraten, etwa wenn du jemanden in der Schule einerseits magst, andererseits aber auch nicht magst, müssen wir die Situation oder Person von einem umfassenderen Fühlen her betrachten. Dann sehen wir, dass wir die Person durchaus mögen und nicht mögen können, sie aber jenseits von Zuneigung und Abneigung schätzen und achten. So ging der Physiker David Bohm, ein Kollege Albert Einsteins, an die Sache heran. Bohm sah sehr klar, dass das Denken oder die Sprache ihrem Gegenstand der Wirklichkeit keineswegs so gut entsprechen, wie wir uns gerne einreden. Wenn wir unsere Theorien für treffende Beschreibungen der Wirklichkeit halten, werden wir glauben, dass es tatsächlich gesonderte Dinge gibt, die den Begriffen unserer Theorie entsprechen. So verfallen wir der Täuschung, dass die Welt aus Bruchstücken besteht, schreibt Bohm. Die Relativitäts- und die Quantentheorie legen Physiker nahe, dass sie die Welt als ein ungeteiltes Ganzes betrachten müssen. In dieser Ganzheit sind wirklich alle Teile des Universums, auch der Beobachter und seine Instrumente, miteinander verschmolzen und vereinigt. Diese Ganzheit, die Totalität unserer Welt, ist dynamisch und fließend. Dinge bilden sich aus dieser fließenden Ganzheit heraus und lösen sich wieder in ihr auf. Mit unserem Denken und unserer Sprache ziehen wir jedoch Trennungslinien in der Ganzheit und lösen Dinge als voneinander verschieden heraus. Geist und Materie, sagt Bohm, sind beide Produkte des Denkens. Vor langer, langer Zeit haben wir Geist und Materie durch Sprache und Denken geschieden, und seitdem glauben wir, dass sie tatsächlich verschieden sind. Und haben wir sie erst einmal als verschiedene Stoffe konzipiert, fragen wir uns, ob sie denn nun wirklich verschieden oder dasselbe sind. Wenn wir nicht klar zwischen unserem Denken und der Ganzheit selbst unterscheiden, dann zerfällt unsere Welt in Bruchstücke und Konfusion. Das Bewusstsein ist ebenso wie die Materie in die Ganzheit eingefaltet, wie Bohm es nennt. Dann muss auch unser normales Gefühl von Raum und Zeit, da es ja Produkt des Denkens ist, das heißt eine Erfindung und nicht die Wirklichkeit, in die Ganzheit eingefaltet sein. Was meint Bohm mit eingefaltet? Er nimmt als Beispiel ein Gefäß mit einer klebrigen Substanz wie etwa Glucose. Wenn du einen Tropfen Tinte hineingibst, bleibt er als Tropfen bestehen und verteilt sich nicht in der Glucose. Wenn du jetzt aber behutsam umrührst, sagen wir 20 Mal, wird sich der Tropfen mit der Rührbewegung in die Länge ziehen, bis nichts mehr von der Tinte zu sehen ist, anscheinend in der Glucose verrührt. Der Tropfen, könnten wir sagen, ist in die Glucose eingefaltet. Jetzt das Erstaunliche. Wenn du 20 Mal in die entgegengesetzte Richtung rührst, erscheint der Tropfen wieder. Er ist jetzt aus der Glucose ausgefaltet. Um erkennbar zu machen, wie alles, was wir wahrnehmen, Elementarteilchen oder Galaxien, Gedanken oder Emotionen, in die Ganzheit eingefaltet ist, bedient sich Bohm des Hologramms als Vergleich. Ein Hologramm ist ein Muster auf einer fotografischen Platte, das dadurch zustande kommt, dass zwei Laserstrahlen sich dort treffen, nachdem einer der beiden von einem Objekt reflektiert wurde. Das fertige Bild kann dann, wiederum mit Hilfe eines Laserstrahls, sichtbar gemacht werden und zeigt das Objekt in dreidimensionaler Abbildung. Das Erstaunliche an einem Hologramm ist nun, dass selbst ein sehr kleiner Teil der fotografischen Platte die Information enthält, mit der ein Bild des gesamten Objekts reproduziert werden kann. Das ist natürlich bei einem normalen Foto ganz anders, denn hier enthält ein Teil des Bildes wirklich nur diesen Teil. In die Ganzheit sind alle Dinge unserer Welt auf ähnliche Weise eingefaltet wie das dreidimensionale Abbild eines Gegenstands in das Hologramm. Und wie das ganze Bild aus jedem Ausschnitt der holographischen Platte zurückgewonnen werden kann, so offenbart sich die gesamte Wirklichkeit in jedem noch so kleinen Teil der Ganzheit. Teresa von Avila soll, als sie eine Eichel in der Hand hielt, ausgerufen haben, sie sehe die gesamte Schöpfung in dieser kleinen Eichel. Das gleiche Prinzip ist uns übrigens schon in der Vorstellung der Alchemisten begegnet, dass der Mikrokosmos, der menschliche Körpergeist, ein Abbild des Makrokosmos, der ganzen Welt sei. Wie oben, so auch unten. Ein Augenblick der Erfahrung besteht darin, dass durch unsere Wahrnehmung ein Muster aus der Ganzheit ausgefaltet wird. Auf der Ebene unserer gewöhnlichen Erfahrung besteht diese Musterbildung darin, dass etwa dein Hörvermögen einen Laut aus der Ganzheit herauslöst und als Vogelruf identifiziert. Auf der mikroskopischen Ebene wird durch den Akt des Hinsehens beispielsweise das Bild eines Bakteriums auf einem Objektträger aus der Ganzheit herausgelöst. Und welche Muster sich schließlich auf der subatomaren Ebene bilden, ob wir also beispielsweise ein Elektron als Welle oder als Teilchen wahrnehmen, hängt von der Art und Weise ab, wie wir es durch unseren Versuchsaufbau aus der Ganzheit herauslösen. Auf jeder Ebene im Prinzip der gleiche Vorgang. Deshalb können wir auch sagen, dass die Götter durch die Zeremonien und Rituale, mit denen wir sie anrufen, aus der Ganzheit herausgelöst werden.